vor dem Rechner und ich schaue auf den Kalender. Das letzte Lied ist schon lang her, das muss ich jetzt mal ändern. Ich quäl den Text heraus und dazu pack ich nen Beat. Ich erwarte selbst nicht allzu viel, Hauptsache irgendein Lied. Ich wär lieber an der Xbox oder auch bei meiner Frau. Die Reihenfolge war jetzt wahllos, das weiß sie ganz genau. Und jetzt steh ich hier vorm Mikro und ich sing den Krempel ein. Oh, wie kann man nur so lustlos, so unmotiviert sein? Eigentlich hab ich keinen Bock, euch jetzt hier was vorzusingen. Doch man will ja höflich sein, also werd ich was vorbringen. Dieses Lied hat keinen Inhalt, es hat wirklich kaum einen Sinn. Und ich freue mich tierisch, wenn ich bald am Ende bin. Wenn ich dann einen Song aufnehme und ich stell den dann ins Netz rein und die Leute das dann hören, wollen sie besonders nett sein. Sie sagen, das ist überraschend oder das hätte ich nicht erwartet. Sie finden's toll, dass ich Musik mach, worauf der Mist dann startet. Denn dann kommt ihnen die Idee, ich könnte auch mal was zeigen. Ich könnte auch mal was vorsingen, jetzt sei mal nicht bescheiden. Ich soll mich bitte nicht so haben, was stell ich mich denn so an? Sie wollen unbedingt was hören, dann ist dieser Song jetzt dran. Eigentlich hab ich keinen Bock, euch jetzt hier was vorzusingen. Doch man will ja höflich sein, also werd ich was vorbringen. Dieses Lied hat keinen Inhalt, es hat wirklich kaum einen Sinn. Und ich freue mich tierisch, dass ich bald am Ende bin. Jetzt ist es an der Zeit, etwas Zeit zu schinden. Ich muss wohl nochmal versuchen, etwas Text zu finden. Wie wär's mit etwas mehr Anspruch, so Gesellschaft und Kritik? Oder sollte ich mal eingehen auf Auslandspolitik? Oder wär das ein Fehler, wollen die Leute eher stumpf sind? Vielleicht was singen über Saufen, über Cola mit viel Rum drin. Und während ich mich frage, welchen Text sollte ich nehmen, ist die Strophe schon zu Ende, na das kommt mir doch gelegen. Eigentlich hab ich keinen Bock, euch jetzt hier was vorzusingen, doch man will ja höflich.